Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema, ein festes Thema, und das Thema heißt der schwerste Tag meines Lebens. Und ich frage euch, was war bisher der schwerste, der schwierigste, der schlimmste Tag in eurem Leben? Wenn ihr mir von diesem Tag und von den Ereignissen dieses Tages erzählen wollt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer lautet 0800 5678 110. Die erste Anruferin heute Nacht ist Heidi und Heidi ist 58 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Heidi. Guten Morgen. Ja, erstmal viele Grüße aus deiner Heimat. Aus meiner Heimat? Ja, ich rufe von Gummersbach. Aus Gummersbach, na das ist ja schön und viele Grüße zurück auch. Ja, danke. Wo du mal Direktor werden wolltest bei Steinmüller. Ja, so ist das genau. Das habe ich in einer Zeitung gelesen. Ja, aber diese große Firma Steinmüller gibt es ja nun nicht mehr. Ja, ist das. Gut, dass ich da nicht Direktor geworden bin. Ja, genau. Zu dir. Ja. Heidi, der schwerste Tag meines Lebens. Was war das für ein Tag bei dir? Der schwerste, also ich habe schon ganz viele schwere Tage hinter mir. Aber der schwerste Tag in meinem Leben war am 3. Juni 98. 3. Juni 98? Ja. Da habe ich meinen Mann innerhalb 10 Minuten vor meinen Augen verloren. Mein Mann war morgens noch an der Arbeit. Mhm. Wird ja auch ein Begriff sein, Firma Ebelhoff. Ja, aber genau. Schleichwerbung darf man nicht machen. Naja, egal. Und er fuhr da den Kühlschrankwagen und da war nicht voll besetzt. Und da konnte mein Mann wieder nach Hause kommen. Mhm. Und das war so morgens 6.20 Uhr. Und da ist man ja auch nicht so aufgelegt zum Sprechen. Mein Mann war auf jeden Fall freudestrahlend, dass er einen freien Tag hatte. Und ich dachte, nee, komm, lass uns noch ein bisschen schlafen. Ich muss dabei sagen, dass ich kurz vorher Stirnhirnoperation und eine Kieferoperation hatte. Mhm. Dass ich auch noch ein bisschen geschwächt war. Mhm. Also der Mann, ich habe es nicht so ganz richtig verstanden, der war schon zur Arbeit gegangen? Oder? Er war an der Arbeitsstelle und durfte wieder nach Hause gehen, also einen freien Tag. Und dass er da nichts zu arbeiten hatte und konnte wieder nach Hause gehen. Ja. Und da war es so früh morgens 6:30 ungefähr. Ja, so 6:20. Ja. Und ich hatte vorher noch Stirnhöhlenoperation und Kieferoperation, war auch nicht so ganz fit. Und sag, ja, jetzt noch ein bisschen Ruhe und so weiter. Ja, und dann höre ich dann nur so... So Töne und ich sage, was ist los? Ja, und dann sah ich, wie mein Mann sich aufbäumte. Habe ich sofort unseren Hausarzt hier in Kotthausen angerufen, dann Kline Mobil von Gummersbach angerufen. Wo bäumte er sich auf? War er im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer? Nein, im Bett. Ging wieder ins Bett und bäumte sich in dem Bett auf. Ja. Und habe ich sofort unseren Hausarzt hier von Kotthausen angerufen, Kline Mobil von Gummersbach. Und der Hausarzt war als erstes da. Und dann habe ich aber schon, ich muss dabei sagen, mein Mann hatte 8 Jahre vorher einen Schlaganfall. Und wurde mir immer gesagt, ein leichter Schlaganfall. Ja. Ich habe im Nachhinein gehört, dass mein Mann immer gesagt hat, meine Frau darf das nicht wissen. Also ich sollte nicht wissen, dass mein Mann so sehr krank war, weil es ein schlimmer Schlaganfall war. Das war der Hausarzt und später auch der Rettungswagen. Ja, und dann der Hausarzt machte dann schon mal beim Abhören so ein komisches Gesicht. Ich sage, Herr Doktor, Kline Mobil kommt gleich, die nehmen doch meinen Mann mit und dann wird das wieder. Ja, und dann... Er hatte sich aufgebäumt und war dann bewusstlos... Nein, er war nicht bewusstlos. Er hat sich aufgebäumt und so komische, so Geräusche von sich. Und hatte sich dann wieder hingelegt. Ja. Und der Hausarzt hat ihn abgehört und hat dann so ein komisches Gesicht gemacht, aber ich habe da auch nicht viel drauf gegeben. Dann ist Kline Mobil gekommen, sagt, da gehen Sie bitte an die Straße, zeigen Sie, wo Sie hin sollen. Dann ist die Besatzung vom Kline Mobil gekommen, sind dann hoch ins Schlafzimmer, dann musste ich aus dem Schlafzimmer raus. Ich bin aber dann nochmal hingegangen, habe zu meinem Mann gesagt, wenn du jetzt gehst, nehme ich mit oder ich komme hinterher. Ich muss dabei sagen, dass ich auch sehr depressionskrank schon war, als mein Mann noch lebte, durch meine schlechte Jugend und so weiter und so fort. Jetzt waren die Leute vom Rettungswagen im Schlafzimmer. Ja, aber mit diesem großen Gerät, mit diesem Apparat, Ja, dann hat der Hausarzt mich unten in der Küche gehalten. Ich wollte immer hoch. Mhm. Und dann hat mein Hausarzt gesagt, wer ist von Ihren Kindern jetzt erreichbar? Und da habe ich gesagt, nur meine Schwiegertochter, weil meine Schwiegertochter hatte ein Baby, das war 3,5 Wochen alt. Und dann habe ich nur gehört, wie mein Hausarzt anrief und sagte, ich glaube, Ihr Schwiegervater ist tot. Und das war mir denn schon so ein bisschen komisch. Wie, das hat er am Telefon gesagt und hat es nicht dir sofort gesagt? Nein. Du hast es quasi mitgehört? Ich habe nur gehört und meine Schwiegertochter sagt heute noch nach 3 Jahren, mir war das so komisch, dass der Dr. Licht, darf ich den Namen sagen, ist ja egal, sagte, ich glaube, Ihr Schwiegervater ist tot. War denn dann dein Mann bereits verstorben, oben im Schlafzimmer? Ja, als die vom Rettungswagen da waren, waren das ungefähr 12 Minuten. Mhm. War er da tot schon? Ja, ich weiß nicht, weil mein Hausarzt zu meiner Schwiegertochter gesagt hat, ich glaube, ihr Schwiegervater ist tot. Na gut, aber haben Sie ihn dann noch mitgenommen? Nein. Ich habe nur gesagt, Herr Doktor, dann kam meine Schwiegertochter mit meinem jüngsten Enkelchen. Ich sage, Herr Doktor, ich gehe jetzt zu meinem Mann, mich hält nichts mehr. Mhm. Und als ich an die Treppe kam, kam dann die Besatzung vom Klinomobil runter, der Notarzt vorweg und sagte, Frau Hang, mein aufrichtiges Beileid. Mhm. Da war mein Mann denn schon verstorben. Mhm. Und dann hatte ich dann noch die schwere Aufgabe, meine Söhne waren auch mit dem LKW unterwegs, muss ich denn auch mal anrufen und sagen, also ich muss sagen... Das Ganze ist jetzt 3 Jahre her. Ja, am 3. Juli. Am 3. Juli, ist genau, gerade im 3. Jahr. Ich schaffe es aber so und so nicht. Und Wie ist denn deine Stimmung heute nach 3 Jahren? Schlimm. Mhm. Und ich bin auch jetzt in der Wohnung von meinem jüngsten Sohn, von der Schwiegertochter. Die sind gestern nach Spanien in Urlaub gefahren im Wohnmobil und wollen mich dann, ich muss dabei sagen, ich hatte dann auch so ein altes Haus, das muss ich dann verkaufen. Mhm. Bin jetzt in der Mietwohnung in Marienheide, das schaffe ich gar nicht. Mhm. Und jetzt bin ich hier in der Wohnung von meinen Kindern, weil ich hier dann bekannte Nachbarn habe, was ich in Marienheide nicht habe. Also dieser plötzliche Tod hatte ich absolut nach unten gerissen und bis heute ist es dir nicht gelungen, ein bisschen Fuß zu fassen oder ein bisschen wieder auf die Beine zu kommen. Ein bisschen, ja, aber ich weiß nicht, im Nachhinein, jetzt überhaupt bin ich ganz unten, weil jetzt die Kinder weg sind, mein jüngster Enkel ist weg. Also ganz einsam und traurig. Ja. Liebe Heidi, das ist ein großes Problem wahrscheinlich, was du mit dir herumträgst und was sehr verzweigt ist, auch du hast gerade ja auch so eine Andeutung gemacht, bis hin in deine Kindheit, dass du auch depressive Phasen hattest und sowas. Du weißt, dass ich eine Psychologin oder einen Psychologen in meinem Hintergrund habe. Ja. Ich möchte, dass du dich mit meiner Psychologin Heide heute Nacht, so heißt sie, jetzt ausführlich über so alles noch unterhalten kannst. Ja, würde ich gerne tun. Biete ich dir gerne an. Ja. Domian, ehe du jetzt aufhörst mit mir, darf ich dir noch einen Gruß bestellen, bitte. Weil ich schon oft versucht hatte, mit dir mal zu sprechen, weil du ja immer Kraft gibst und so. Von der Heidi, Domian. Ach, das ist meine, von eine Verwandte um 1000 Ecken, ja, ganz genau. Vielen Dank, das ist sehr nett von dir. Ja. Liebe Heidi, du heißt auch Heidi. Ich wünsche dir trotz aller Schwierigkeiten, denen du hängst, doch von Herzen alles Gute. Von Danke Herzen alles dir. Gute. Leg mal bitte auf und wir rufen dich gleich zurück. Danke. Auf Wiederhören. Mhm. Tschüss. Tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit Jessica. Jessica ist 17 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Jessica. Ja, ich rufe an. Mir ist vor 3 Jahren was passiert. Ich bin vergewaltigt worden von meinem Ex-Freund. Und das Schlimmste für mich war, hinterher zur Polizei zu gehen. Vor 3 Jahren ist es passiert, da warst du mal gerade erst 17. 14, ja, jetzt bist du 17 und da warst du 14 Jahre alt. Ja. Wie ist es dazu gekommen damals? Erstmal, wie alt war dein Ex-Freund damals? Ich dachte, er wäre 16, wie er es mir auch gesagt hat, aber er war genau gesagt eigentlich eine Woche jünger als ich. Das habe ich aber erst irgendwann später erfahren, als die Polizei sein Geburtsdatum wissen wollte und er dann ja wahrheitsgemäß antworten musste. Ja, und wie ist es dazu gekommen? Ja, es war so, ich habe mit ihm Schluss gemacht. Und war halt mit seinem besten Freund noch einigermaßen gut befreundet, weil er mit mir in einer WG gewohnt hat. Mhm. Und er hat mich nach der Nachmittagsschule abgepasst und es war im Herbst, da war es nicht mehr ganz so hell und hat mich mit in den Park genommen und da ist es dann halt passiert. Mhm. Ja, ich bin dann hinterher in meine WG gegangen. Hattet ihr denn vorher schon irgendwie intime Kontakte gehabt? Nein. Gar nichts? Mhm. Aber es war so dein Freund, sagst du? Ja, aber nicht sehr lange, weil er wurde mir zu schnell aufdringlich und mit 14 war ich da noch ein bisschen. Also kann man das gar nicht so sagen, dass du mit dem richtig zusammen warst? Nee, nicht so, wie man es unter der richtigen Beziehung versteht. Halt. Wie viele Wochen überhaupt lief das so, dieses Miteinander gehen, oder wie wir was nennen wollen? Zwei, drei Wochen. Länger. Und dann ist er so gewalttätig vorgegangen. Ja. Wie gewalttätig hast du das empfunden damals? Ja gut, für mich war es damals schon schlimm. Ich war ziemlich naiv noch und er sagte mir halt, ich bin unter Drogen und wenn du nicht das machst, was ich will, dann werde ich ziemlich ungemütlich halt, ein bisschen drohen wäre gesprochen, was ich jetzt nicht unbedingt so im Fernsehen sagen will. Mhm. Und ja, so ist es dann irgendwie dazu gekommen. Ich habe mich ziemlich schnell einschüchtern lassen, weil er war auch ziemlich kräftig und trotzdem ein großes Stück größer als ich. Mhm. Und es war auch weit und breit keiner in der Nähe, der mich hätte hören können. Hast du den geschrien oder hast du aus Angst nichts getan? Er hat mir auch den Mund zugehalten. Mhm. Das war nicht möglich. Und dann unmittelbar danach, wie ist es dir da ergangen? Zunächst mal habe ich das gar nicht realisiert. Ich bin erstmal in meine WG gegangen, weil ich habe nicht mehr zu Hause gewohnt und wollte es eigentlich alles nur vergessen. Nur die Betreuer haben dann irgendwie gemerkt, dass mit mir was nicht in Ordnung war. Und dann habe ich das dann denen auch irgendwann erzählt, natürlich nicht genau, sondern halt nur grob. Und dann haben die meine Mutter auch angerufen, die kam dann auch, die haben mich dann überredet, mit denen zur Polizei zu gehen. Mhm. War das für dich schlimm, bei der Polizei diese Aussage zu machen? Ja, ich wollte eigentlich überhaupt nicht zur Polizei gehen, weil ich hatte auch Angst, wenn er dann wirklich verhaftet wird oder so und irgendwann wieder rauskommt, was dann passiert. Aber ich bin dann halt mitgegangen, dann auch die ganzen Untersuchungen im Krankenhaus und Spurennahme, die haben meine Klamotten mitgenommen, was ich zu dem Zeitpunkt anhatte. Und dann hat die Aussage halt fast die ganze Nacht gedauert. Wie ist die Geschichte denn dann weitergegangen? Der Junge, das war dann auch noch ein Kind, ein Jugendlicher, ist verhaftet worden und man hat festgestellt, dass er eben ein Jugendlicher noch ist und eben nicht älter. Ja, die haben den dann am selben Abend noch aus der Wohnung von seinen Eltern geholt und ihn auch zu dem Thema befragt. Mhm. Der musste dann, ich glaube, der war auch über Nacht da, weil es war abends, wo wir zur Polizei gegangen sind. Am nächsten Tag wurde er allerdings wieder laufen gelassen und es sollte ein Verfahren angestrebt werden, aber ich bin dann durch auch Probleme mit den Eltern für ein knappes Jahr in eine Psychiatrie gekommen. Probleme mit deinen Eltern? Ja, mit meinen Eltern. Mhm. Und mir wurde einfach nicht geglaubt. Es wurde gesagt, es steht Aussage gegen Aussage und da sie ja irgendwie in einer Einrichtung sitzt, wo wer sie als krank abzustempeln, also ich selbst, und da könnte man nicht so viel Glauben schenken, was ich sage. Also ist die ganze Sache ist dann im Sande verlaufen? Genau, ihm ist also gar nichts passiert. Hast du den irgendwann später nochmal wieder gesehen, getroffen? Ja, ich lebe jetzt wieder mit ihm in einer Stadt. Ich bin auch schon an ihm vorbeigelaufen, aber er hat mich nicht angesprochen, ich habe ihn nicht angesprochen, also ich würde ihn auch niemals ansprechen. Hast du ihn gegrüßt überhaupt? Nee, überhaupt nicht. Mir ist das Herz in die Hose gerutscht, als ich den gesehen habe. Glaube ich. 17 Jahre bist du alt, wie ich vorhin schon sagte. Mhm. Das war der schwierigste und schlimmste Tag deines Lebens bisher, verständlicherweise. Ja. Ja, das war schlimm. Hast du den Eindruck jetzt nach drei Jahre sind vergangen, dass du so einigermaßen über den Weg gekommen bist? Oder kommen die Gedanken doch immer wieder hoch oder du träumst vielleicht davon oder so? Es kommt schon wieder. Also ich lebe jetzt seit anderthalb Jahren in der festen Beziehung mit einem sehr lieben Kerl und wir haben auch ein Kind zusammen. Mhm. Der hat mir eigentlich geholfen, das zu verarbeiten. Ich glaube nicht, dass ich es ohne ihn geschafft hätte, weil der hat mit mir geredet, stundenlang einfach nur zugehört. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn man sowas erlebt hat, vor allem wenn man so jung ist, dass man dann nicht sehr locker oder entspannt an die dann wirklich erste sexuelle Erfahrung geht. Dass man auch Angst vor Sexualität hat. Das ist sehr schwierig, weil der Kleinste irgendwie, wenn man merkt, man ist unterlegen oder so, es kommt erstmal alles hoch. Du denkst einfach, oh je, was, ich kann ja jetzt wieder nicht weg, wenn jetzt irgendwas... Genau, ja. Kannst du denn heute Sexualität genießen? Ist das schön für dich? Mit meinem jetzigen Freund schon, ja. Er hat es nach und nach wieder beigebracht. Mhm. Aber es war am Anfang war es ganz schlimm für mich. Also, schön, dass du einen guten und netten Freund gefunden hast. Ja. Der ist auch der Vater deines Kindes. Der ist der Vater meines Kindes. Und dass du Mutter bist, eine ganz junge Mutter. Ja, das stimmt. Also, es klingt doch jetzt alles ziemlich gut, ne? Ja. Was machst du? Hast du noch eine Ausbildung gemacht, eine Lehre, oder ging das gar nicht durch das Kind? Ich mache die Abendrealschule jetzt, weil ich habe den Hauptschulabschluss gemacht. Ah ja. Ich bin dann mitten im Schuljahr abgegangen, als ich gemerkt habe, also erfahren habe, dass ich schwanger bin. Alle Achtung, jetzt Abendrealschule mit einem kleinen Kind. Wie alt ist dein Kind? Mein Kind ist 1 Jahr und 3 Tage. Und dann Abendrealschule, da hast du eine ganze Menge zu arbeiten, ne? Und das ist anstrengend. Ja. Aber halt bloß durch, es wird sich lohnen, garantiert. Auf jeden Fall, ja. Alles Gute, Jessica. Ja, danke. Wiederhören. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111. Unser Thema heute Nacht heißt der schwerste Tag meines Lebens. Was war bisher euer schwerster Tag, schlimmster Tag, schwierigster Tag in eurem Leben? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, ruft mich ganz einfach an. Regine ist da am Telefon, 35 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Erstmal großes Kompliment an deine Sendung. Danke sehr. Ich bin begeisterte Domian-Fan. Und mein schwerster Tag in meinem Leben war folgender. Also ich habe in dem Sinn zwei schwere Tage in meinem Leben bisher gehabt. Einmal 1995 mein Mann verstorben an Krebs. Wie alt war er? 27. 27? Ja. Und der zweite schwere Tag in meinem Leben war 1999. Da habe ich im achten Monat eine Totgeburt gehabt. Und das Kind muss ich ganz normal bekommen. Die Geburt wurde richtig eingeleitet. Und wie gesagt, danach hat man das Kind auf den Bauch gelegt bekommen. Mhm. Wie lange wusstest du vorher, dass das Kind tot sein wird, wenn du es auf die Welt bringst? Ja, eigentlich nur einen Tag. Ein also Tag. Eine Nacht. Das kam alles Gott sei Dank, kann man glaube ich sagen. Ne? Ja, also ich muss sagen, ich bin auch fast verrückt geworden bei dem Gedanke, weil man hat ja schon Babysachen alles gekauft gehabt. Man hat sich gefreut, war ja nicht mehr lange bis zum Geburtstermin. Und das Makabere ist, ich war zwei Tage vor der Tod, also bevor ich die Todgeburt hatte, ganz normal beim Vorsorgetermin beim Frauenarzt. Da war auch keine Auffälligkeit, war alles normal. Und wie gesagt, zwei Tage später dann, an dem besagten Tag, wo ich es dann auch erfahren habe, war mir schon den ganzen Tag über komisch gewesen. Also wirklich körperlich übel oder schlecht? Ja, oder? Nee, ich bin morgens aufgestanden und normal war das Kind die ganze Zeit ganz gut aktiv in meinem Bauch. Also ich habe es jeden Tag öfters gespürt, dass man da hier und da mal einen Tritt oder was bekommen hat. Und an dem Tag habe ich gar nichts gemerkt, nicht morgens nach dem Aufstehen, wie es sonst so der Fall war. Und auch den ganzen Tag über habe ich gemeint, da tut sich nichts. Also hast du schon gespürt, irgendwas stimmt nicht? Ja, irgendwas stimmt nicht. Also so vom Gefühl her, ich habe nur nicht mit dem Schlimmsten gerechnet. Und bist dann zu einem Arzt gegangen? Ja, abends kam dann mein Lebensgefährte von der Arbeit. Da habe ich gesagt, irgendwie ist mir komisch, da bewegt sich irgendwie nichts in meinem Bauch. Irgendwie ist da Ruhe heute. Ja, und dann hat er dann halt an meinem Bauch hin und her gedrückt und da tat sich nichts. Ja, und dann sagte ich, sollen wir lieber mal zum Krankenhaus fahren, weil ich hatte irgendwie ein komisches Gefühl, wie gesagt. Dann sind wir zum Krankenhaus gefahren und dann sagte ich zu der Hebamme, ja, irgendwie tut sich da heute nichts. Sagte sie, ja, dann gucken wir mal nach. Und dann hat sie mich an CTG angeschlossen, dann hat sie keine Herztöne gefunden und hat aber auch gar nichts groß gesagt. Und dann sagte sie, wir machen nochmal einen Ultraschall. Da ist dann eine Ärztin dazugekommen. Und die guckten sich dann auch beide nur so an und dann sagten sie, ja, wir müssen ihnen leider sagen, das Kind lebt nicht mehr. Das ist keine Herzaktion mehr festzustellen. Hast du das in dem Moment glauben können? Nee, also erstmal habe ich gedacht, mich trifft der Hammer. Ja, ich dachte, nee, ist jetzt irgendwie ein Film, kann ich nicht glauben. Und da habe ich dann gesagt, ja, wie, das lebt nicht mehr. Ich war doch erst vorgestern beim Arzt. Ja, ist aber so. Und meine nächste Frage war dann, ich habe dann auch ein bisschen Panik gekriegt. Ich sag, wie kommt denn das Kind jetzt raus? Ja, das müssen wir ganz normal kriegen. Da habe ich gesagt, nee, das können Sie vergessen. Das schaffe ich nervlich nicht. Ja, und dann sagte die Ärztin, ja, jetzt kriegen Sie erstmal ein Zimmer. Sie bleiben heute hier. Und morgen früh guckt sie dann nochmal der Oberarzt an. Wird das eingeleitet. Und das ist dann auch passiert am nächsten Tag. Genau, dann wurde ich morgens nochmal untersucht. Sag mal, Regine, lass mich mal fragen. Ja. Du warst dann in der Nacht in dem Krankenhaus. Ja. Du hast in einem Bett gelegen und mit dem Bewusstsein, mein Kind in mir ist tot. Ja. Kannst du das Gefühl mal einem Menschen, der so etwas nicht erlebt hat, erklären, begreiflich machen? Ich muss sagen, ich habe die ganze Nacht geheult. Ich war auf dem Einzelzimmer. Mein Lebensgefährte ist irgendwann nach Hause geschickt worden. Er wollte auch gehen. Und ich habe mich so beschissen gefühlt. Also in Worten kann man das eigentlich gar nicht beschreiben. Also an Schlafen war dann nicht zu denken? Nee, gar nicht. Also irgendwann bin ich zwar dann eingeschlafen, aber... Kommt da so ein... Ich meine, das ist dein Kind gewesen. Ja. Aber dennoch, wenn man dann weiß, dass es ist verstorben, kommt auch so ein bisschen oder vielleicht... ja, zwischendurch so, funkelt so ein Gefühl des Unangenehmen oder gar des Ekels auf, etwas Totes in sich zu tragen? Ja, ich habe so ein bisschen, also Ekel nicht direkt, aber ich habe mich nicht wohl gefühlt. Und ich habe dann auch Wehen bekommen von alleine. Der Körper, der beginnt irgendwann dann, wenn die Frucht praktisch tot ist, so eine Art Abstoßreaktion. So sagten die Ärzte. Und da habe ich dann so leichte Wehen bekommen. Und der Bauch hat sich verhärtet, da habe ich dann dauernd die Hand draufgelegt, da habe ich gedacht, ach nee, das ist gar nicht tot, da tut sich was, weil der Bauch sich verhärtet hat und ich habe das irgendwie mir eingeredet, das ist gar nicht tot. Dann hast du es bekommen am nächsten Tag. Ja. Und dann hat man dir das tote Kind auf deinen Bauch gelegt, auf deine Brust gelegt. Ja, ich wurde vorher gefragt, ob ich sehen möchte, da habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Wie sah das Kind aus? Also ich muss sagen, es war ganz gut entwickelt. Es hat 1430 Gramm gewogen, war 43 Zentimeter groß und es war ganz gut entwickelt. Und sah es friedlich aus oder sah es aus, als hätte es gelitten? Nee, gar nicht. Es sah ganz friedlich aus, so wie wenn es eigentlich nur schlafen würde, wie wenn es gar nicht tot ist. Es war nur kalt. Hat man herausbekommen, es war kalt? Ja. Hat man herausgekriegt, woran es verstorben ist? Ja. Und zwar, ich wollte nicht, dass das irgendwie obduziert wird, das Kind selber. Ich habe gesagt, nee, wenn man es so irgendwie feststellen kann anhand von der Plazenta oder wie auch immer, dann soll das reichen. Und wenn es halt nicht reicht, dann möchte ich es auch gar nicht im Endeffekt wissen, ob es ein Herzfehler oder sonst was gewesen sein könnte. Ja, und dann wurde halt die Plazenta weggeschickt und das hat sich herausgestellt, dass eine Plazenta-Insuffizienz bestanden hat. Und das Kind war eigentlich von Anfang an der Schwangerschaft schlecht versorgt. Ach, das war schlecht versorgt. Ja. Also das heißt, es ist an Mangel gestorben? Ja, genau. Es kam, je größer das Kind wurde, ist nicht mehr genug Sauerstoff und nicht mehr genug Nahrung im Endstadium praktisch angekommen. Die ganze Versorgung ist praktisch zusammengebrochen. Und das Schlimmste war, dass man das Kind dann auch noch beerdigen musste. Das habt ihr gemacht. Dann. Ja. Hast du gerade am Anfang gesagt, es gab zwei schlimme Tage in meinem Leben. Ja. Einmal 1995, als mein Mann an Krebs, dein sehr junger Mann von 27 Jahren an Krebs verstorben ist und eben als du die Totgeburt hattest. Ja. Nun kann man ja vielleicht ganz schwere Ereignisse gar nicht miteinander vergleichen. Ja. Dennoch möchte ich dich fragen, welches Ereignis hat dich mehr oder am meisten umgehauen und nach unten gezogen und erschüttert? Also ich muss sagen, also keins von beiden, also in dem Moment, wo mein Mann gestorben war, hat mich das schon sehr runtergezogen. Und ich habe da also so ein Wechselbad der Gefühle gehabt. Ich habe, einen Tag ging es mir gut, dann ging es mir wieder total schlecht. Und das war ein Auf und Ab. Ich bin dann auch irgendwie unzufrieden mit allem geworden. Ich habe gedacht, ach, hat alles keinen Sinn mehr. Irgendwie ist alles für einen Eimer sozusagen. Ich sag mal so, den Rest hat mir dann eigentlich so ein bisschen die Totgeburt gegeben, wo ich gedacht habe, was kommt noch alles? Es war ja dann auch nur vier Jahre, waren ja nur 4 Jahre dazwischen. Ne? Ja. Er hat sich aber zweimal wirklich sehr heftig erwischt in deinem Leben, deinem auch jungen Leben noch. Das stimmt. Hast du damals hat dein Mann sehr lange leiden müssen? Ja, sehr lange, muss ich sagen. Also ich habe das ja alles mitbekommen, das fing an mit Chemotherapie, dann wurde er operiert. Dann war es vorerst gut, ein halbes Jahr später musste er wieder operiert werden und das war grausam. Er lag dann auch 6 Wochen auf Intensivstation. Was für ein Krebs hatte er? Hodenkrebs mit Metastasen im Bauchraum und das war also erst ziemlich elendig zugrunde gegangen und das so eigentlich Stück für Stück. Und er war auch ganz klar vom Kopf her, also er konnte mit mir bis einen Tag vor seinem Tod ganz normal sich unterhalten, hat er starke Schmerzen, denn die Schmerzmittel haben da nicht mehr so die Wirkung zum Schluss gehabt. Und dann ist dann auch zum Schluss eins zum anderen gekommen, dann hat er ein Loch im Darm irgendwie bekommen, dann hat er eine Thrombose bekommen, eine Niere ist ausgefallen, ja und dann war es vorbei. Wie schrecklich und alles. Er hat also sehr gelitten, muss ich sagen, ne? Jetzt machen wir nochmal einen Sprung in das, nach all den schlimmen Sachen, in das Jetzt, in die Jetztzeit 2001. Ja. Geht es dir denn jetzt im Moment gut? Hast du dich einigermaßen gefangen? Also ich muss sagen, nach der Totgeburt, ich habe mich gefangen. Insofern, ich habe mich von meinem damaligen Lebensgefährten getrennt. und habe dann 7 Monate später meinen jetzigen Lebensgefährten kennengelernt. Und wir verstehen uns auch sehr gut. Wir haben mittlerweile ein gemeinsames Kind auch. Und ich muss sagen, diese Schwangerschaft, die auf die Totgeburt praktisch gefolgt ist, das war eine Berg- und Talfahrt. Das glaube ich. Das glaube ich. Wenn man das mitgemacht hat, hat man ja ständig Angst und Panik, es könnte wieder passieren. Das hört sich ja ganz gut an. Also ich muss sagen, ich denke zwar jeden Tag öfter mal irgendwie die Vergangenheit, sei es jetzt die Totgeburt oder die Sache mit meinem Mann, es kommt immer mal wieder am Tag vor, dass ich mich an eins von beiden oder an beides erinnere, und manchmal muss ich auch sagen, kämpfe ich noch so ein bisschen mit der Vergangenheit. Mir geht's heute gut. Ich habe mich, wie gesagt, gefangen. Ich habe auch eine sehr gute. Aber es ist natürlich auch schön, dass das jetzt etwas dagegen gestellt werden kann, nämlich die glückliche Gegenwart. Ja, das stimmt. Also, liebe Regine, auf dass es so bleibt und alles Gute dir, deiner Familie, deinem Kind. Ja, vielen Dank und alles Gute noch für deine Sendung. Dankeschön, Regine. Ja, auf Wiederhören. Tschüss. Jetzt habe ich am Telefon den Anton. Und Anton ist 59 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Anton. Der schwerste Tag in deinem Leben? Der schwerste Tag in meinem Leben war jetzt im Mai, im 1. Mai, in der Nacht vom 1. auf 2. Mai. Und zwar ist da mein Freund innerhalb von 4 Stunden verstorben und wir waren 41 Jahre zusammen. 41 Jahre? 41 Jahre. 41 Jahre. Ich war, wie wir uns kennenlernten, ich war 18, er war 24 und da hatte ihn seine Familie gerade rausgeschmissen, weil man mit einer schwulen Sau nichts zu tun haben will. So, jetzt zum 1. Mai, wie gesagt... An was ist er verstorben? Ich habe heute erst das Ergebnis von der Obduktion gekriegt und das war eine Blutvergiftung. Eine Blutvergiftung? Ja. Und woher rührte diese Blutvergiftung? Ja, das war folgendes, er hatte schwer Asthma und auch mit der Leber ein bisschen Schwierigkeiten. Und am 1. Mai ging es ihm dann nicht gut. Am letzten Apriltag schon fing er an, mir ist so komisch, und dann habe ich ihm dann sein Inhaliergerät angeschlossen. Und dann ging das wieder und am 1. Mai, wir haben noch zusammen gefrühstückt und Mittag gegessen. Und so um 1:30 sagt er plötzlich, komisch, mir wird komisch, mir ist gar nicht gut. Und dann sage ich, du pass auf, dann hole ich einen Notarzt, da tun wir nicht rum, du weißt, wir wollen in einer Woche in Urlaub fahren. Und na, ich warte auf die Hausärztin morgen. Sage ich, na, da tun wir jetzt nicht rum, ich hole den Notarzt. Und dann kam der Notarzt und der hat ihn sofort in die Klinik. Und dann fing das Malheur an. Das Malheur dermaßen, 1. Mai, Feiertag, überall vom Personal nur Notbesetzung. Das hieß, es dauerte schon 3 Stunden, bis er mal geröntgt war und bis die Laborwerte kamen. Und dann sagte mir die Ärztin, er hätte also Wasser im Bauch und irgendeinen großen Entzündungsherd, das anhand der Blutwerte festgestellt hat. Ja, ja. Und aufgrund des Wassers könnte sich die Lungenflügel nicht ausdehnen und deswegen hätte er auch die verstärkten Atemschwierigkeiten. Das war alles am 1. Mai, am Nachmittag des 1. Mai. Wir kamen am Nachmittag um 2 ins Krankenhaus und abends um 5 Uhr war dann endlich mal das Röntgen und hinher. Da meinten sie, sie würden ihn punktieren, das Wasser weg könnte, dass sich die Lunge ausdehnen könnte. Das Punktieren war abends um 10 Uhr noch nicht gemacht. Und um 10:30 sagt er zu mir, Gewalderburg, geh horn, du kannst hier sowieso nichts machen. Wie war dir da zumute? Hast du große Angst da schon gehabt? Ja, das war schon komisch alles. Ja. Und sag ich, na, ich bleib da, na, sagt er, geh. Na gut, dann bin ich heimgefahren und nachts um 12 Uhr haben sie mich angerufen, ich sollte kommen, er wird es wohl nicht schaffen. Dann war ich um 12:45 war ich dann in der Klinik und wie ich in das Zimmer reinkam, wo er das Bett hatte, da lag er am Fußboden. Auf dem Fußboden? Am Fußboden und es war niemand bei ihm in dem Zimmer? War niemand da, da hatte sich das ganze Gesicht aufgeschlagen. Und der war im Verhältnis schwer, hat über 100 Kilo gehabt. Nämlich also bemüht, ihn ins Bett zu bringen und Notklingel gedrückt und 20 Minuten später, dann kriegt man das hin. dann wäre er erschienen. Nach 20 Minuten ist jemand erschienen? Ja. Wann ist er verstorben? Um wie viel Uhr? Und verstorben ist er dann nach einer halben Stunde später. Eine halbe Stunde später. Mhm. Weiß man, woher die Blutvergiftung denn nun kam? Ja, ich habe heute den Obduktionsbefund, es geht ja noch weiter, ich habe den Obduktionsbefund bekommen und dann hieß es, in diesem Bauchwasser hätten sich da also Bakterien gebildet und die hätten zur Blutvergiftung geführt. Aber du weißt nicht, woher das Bauchwasser wiederum kam? Eben, das ist alles so. Das ist ganz offen alles und ganz... Wie gesagt, und die Ärztin da in der Nacht, die hat noch geschrieben, unbekannte Todesursache. Mhm. Das heißt, das hat sich dann die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Mhm. Die haben dann zwei Tage rumgestritten, ob das Krankenhaus die Obduktion machen darf. Oder das dann das alles ist, auch noch? Ob das man dann die gerichtsmedizinische macht. So, und dann wollte ich das... Mhm. Und er wollte immer eingeäschert werden. Mhm. Er hat immer gesagt, na, da in der Erde liegen und warten, bis da irgendwelche Viecher kommen, ich will verbrannt werden. Mhm. So, dann kam der nächste Hammer. Das durfte ich nicht anordnen. Ja. Das darf nur Angehörige ersten oder zweiten Grades. Das habe ich nicht, ja. Dann habe ich mich da mit diesem Bestattungs-, also mit diesem die zuständig sind, die städtische Behörde da, bis zu dem Direktor durchgekämpft und der hat mir dann gnädigerweise erlaubt, wenn ich also so drei, vier eidesstattliche Erklärungen bringe, dass er das zu seinen Lebkasten geäußert hat. Ist es denn dann passiert? Dann dürfte es jetzt auch passiert. Und sag mal, Anton, lass mich dich mal unterbrechen. 41 Jahre habt ihr beiden zusammengelebt. Ja. War das eine glückliche Zeit? Ja. Er wollte immer meinen Namen haben und er hat sich so gefreut, wie dieses Lebenspartnerschaftsgesetz da endlich mal jetzt in die Gänge kommt. Mhm. Und er meinte, ja, wir heiraten und dann kriege ich endlich seinen Namen, weil er eben mit seiner Familie nichts zu tun haben wollte. Wenn man so lange zusammengelebt hat und wenn dann der andere Partner verstirbt, das ist ein solcher Schlag, weißt du, weil es innerhalb der paar Stunden ist, wenn er vorher krank gewesen wäre. Mhm. Man hätte sich vielleicht seelisch darauf vorbereiten können, dass was passiert. Hast du im Moment, hast du im Moment Lebensmut noch? Ja, es bleibt mir nicht anders gewesen. Ich habe jetzt, ich glaube, das ist 6 Wochen her, ich habe angefangen und habe die ganze Wohnung renovieren lassen, hat mir sowieso vor. Mhm. Also das Ablenker, aber das ist dieses Alleinsein, das ist brauchbar. Ja, ja. Anton, unsere Leitung verrauscht immer mehr. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ich kann dich eigentlich immer schwieriger verstehen. Ja. Ich möchte Folgendes auch vorschlagen, dass wir dich gleich nochmal zurückrufen. Das heißt, meine Psychologin ruft dich zurück, die Heide. Mhm. Ich möchte dir von meiner Seite aus mein herzlichstes Beileid aussprechen. Ja. Und ich... Und jetzt kommt der ganz kurz noch der Oberhammer, nicht? Jetzt kommt natürlich seine ganze Familie daher und stellt Erbschaftsansprüche. Mhm. Nicht? Also vor 41 Jahren haben sie ihn rausgeschmissen, weil sie mit einer schwulen Dame zu tun haben wollen. So geht das dann. Und jetzt warten sie alle auf die große Erbschaft. Mhm. Und ich habe kein Testament und kein Nichts. Und damit musst du dich in all deinem, in deinem Leid und in der Trauer auch noch umschlagen jetzt. Ja. Lieber Anton. Mach es so, wie es dein Freund gerne hätte. Ich glaube, das kann man, glaube ich, so kann man sich vielleicht immer so ein bisschen noch ein bisschen motivieren, was zu tun, wenn einem so etwas widerfahren ist. Dass du an ihn einfach denkst und guck zu, vielleicht guckt er zu und dass du es so machst, wie er es in seinem Sinne gerne möchte. Ja, und du weißt ja dann, kannst du vorstellen, schwulen 89, du kannst. Mhm. Auch selbst wenn man irgendwo hingeht oder irgendwas, man will doch nichts aufreißen, ist doch gar nicht drin, man möchte bloß einmal irgendwo mit jemandem reden können oder was. Ja, ja. In unseren Spannen schwierig, das weißt du. Wir legen mal auf und rufen dich gleich nochmal an, Anton. Jo, gut. Auf Wiederhören. Jo, danke, tschüss. Ciao, tschüss. 1.35 Uhr und 30 Sekunden, jetzt machen wir eine kleine Pause. 35 und 13 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema der schwierigste Tag, der schwerste Tag meines Lebens. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Jetzt bin ich verbunden mit Andreas und Andreas ist 35 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Andreas. Ja, was war dein schwierigster Tag bisher? Mein schwierigster Tag oder beziehungsweise unser schwierigster Tag war von der, also sagen wir von meiner Frau und mir, war die Geburt unserer Tochter. Und die einen Tag später festgestellt wurde, dass sie mit einem sehr schweren Herzfehler zur Welt kam und dementsprechend operiert werden musste. Wann war das? Ist die Tochter geboren? Unsere Tochter ist geboren am 18.07.1996. Ja. War am ersten Tag von der einen Klinik kerngesund eingestuft und am anderen Morgen kam eine andere Ärztin von einer anderen Klinik und war dementsprechend lebensgefährlich krank. Das heißt, sie musste sofort zur nächsten Klinik hin und wurde da auch dementsprechend behandelt. Operiert dann auch? Sie ist dann drei Wochen später operiert worden. Das heißt, sie musste drei Wochen später haben wir, wir mussten jetzt, sag ich mal, drei Wochen auf den Tod eines anderen Kindes warten. Ach so, sie hat ein ganz neues Herz bekommen? Nein, ein ganz neues Herz nicht. Also es wird bei manchen Herzfehlern, wird es so gemacht, dass man dieses Herz teilt, sag ich mal, ganz gemein gesagt. Mhm, und dementsprechend gewisse Teile für mehrere Kinder verwendet. Ah ja, weil ja, sag ich mal, so viele Kinder nicht sterben, Gott sei Dank, um andere Kinder am Leben erhalten zu lassen. Ne? Und diese drei Wochen, die ihr warten musstet, wie erging es da eurem Kind? Lag sie während der Zeit im Krankenhaus? Sie war die ganze Zeit im Krankenhaus. Also sie ist vom ersten Tag an, nachdem sie auf der Welt war, also geboren war, an der Tag ist sie in eine Uniklinik gekommen. Und von da an war sie, bis wir sie das erste Mal nach Hause gekommen war, 6,5 Monate im Krankenhaus und davon auch 6 Monate intensivmäßig. Also es war schon eine ganz heftige, harte Zeit, wo wir auch nicht wussten, ob sie überlebt oder auch nicht. Also so, jetzt hat die Operation dann stattgefunden. Die Operation hat nach 3 Wochen stattgefunden, hat 13 Stunden gedauert. Mein Gott, wie man sich ja vorstellt, an so einem kleinen Würmchen, eine solche. So ein kleines Würmchen, ja. Dieses Herz ist ja auch nur mal, sag ich mal, pflaumengroß. Ja, ja, ja. Und man schneidet es. Da sag ich mal ein paar Löcher rein und dementsprechend Doktoren, die Ärzte da dran rum. Also sind schon große Experten. Große Künstler, ja. Ich bewundere das auch wirklich sehr. Also die Operation ist dann gut verlaufen? Für ihre Verhältnisse relativ gut, ja. Dementsprechend allerdings waren, muss ich jetzt sagen, diese Nachwirkungen, die dementsprechend gekommen sind, waren mehr als heftig. Also unsere Tochter ist heutzutage geistig behindert. Was durch die lange Liegezeit, war ich jetzt mal sagt, ein halbes Jahr Kinderintensivstation. Sie ist jetzt 5 Jahre alt? Sie wird jetzt nächsten Monat 5 Jahre alt. Geistig behindert, ist sie denn körperlich fit oder ist es auch? Also sie läuft bisher nicht, sie isst nicht, sie ist nicht trocken. Sie isst nicht? Wie? Also Kinder verlernen das, was in dem ersten halben Jahr bis einem Jahr, was man nicht lernt, ist für diese Kinder völlig schwierig nachzuholen. Aber wie ernährt ihr sie? Wie funktioniert künstlich? Künstlich. Sie hat eine Magensonde. Also das heißt, sie hat einen Schlauch im Bauch, bei der wir sie zu 99,8% ernähren. Sie läuft nicht, sagst du? Sie läuft auch nicht, nein. Das heißt, sie sitzt im Rollstuhl oder liegt im Bett? Nein, sie krabbelt jetzt, hat so ein Häschenhüpfel, sag ich mal sozusagen, wo sie sich fortbewegt und wie stark ist denn die geistige Behinderung? Also sie ist ziemlich stark, sagen wir mal so. Also sie weiß zum Beispiel auch nicht, wenn wir ihr vor 10 Minuten irgendwie was gesagt haben, dass sie das auch dann, wenn wir sie dann fragen würden, was hast du vor kurzem gemacht, dass sie dann auch sagen würde, ich habe das und das gemacht. Aber sprechen kann sie etwas? Gewisse Dinge kann sie sagen. Sie sagt Mama, Papa, sie freut sich, wenn sie uns sieht und so weiter. Sie weiß auch, wenn sie Hunger hat und gibt uns Nachricht darüber und so weiter. Aber es ist nicht auch, viel, sagen wir mal. Auch eine sehr, ich stelle mir das eine sehr große Belastung vor für dich, für die Familie, für deine Frau. Ist doch eine sehr große Belastung. Weil dieses Kind muss ja ständig betreut werden. Ständig. 24 Stunden rund um die Uhr. Also sie ist jetzt seit einem halben Jahr in so einem heilpädagogischen Kindergarten und ist schon eine schwere, also sagen wir mal, dass sie jetzt wirklich in diesem Kindergarten ist, ist für uns schon ziemlich gut. Ist das euer einziges Kind? Ja, bisher unser einziges Kind. Der schwerste Tag deines Lebens, als sie geboren wurde und als dann herauskam, dass... Also sie war am ersten Tag, wo sie geboren ist, in dem Krankenhaus, haben uns die Ärzte gesagt, sie ist zwar im Kaiserschnitt gekommen, aber die Ärzte haben uns und diesen Abgartest, kennst du ja vielleicht auch, war 10-10, das heißt also, unser Kind ist gesund. Da freut man sich erstmal. Freut man sich, man ist glücklich, dass man diese schwere Geburt überlebt hat, weil erste Kind und man weiß eh nicht, was passiert. Und dann kommt als Kaiserschnitt, die Herztöne gehen runter und weiß der Geier. Umso heftiger dann der Schlag einen Tag später? Umso heftiger am nächsten Tag, habe ich selber noch gesagt, also wirklich, meine Güte, wenn man hier im Krankenhaus ist und man sieht das ganze Elend, man, meine Güte, ne? Man hofft es nicht. Und 5 Minuten später sagt der Herztöne, hören Sie zu, Ihr Kind hat einen lebensbedrohlichen Herzfehler und... Ist euch denn damals so in den... In den ersten Tagen danach, nachdem man euch das gesagt hat, ist euch da auch schon mitgeteilt oder worden oder in Aussicht gestellt worden, wie doch dramatisch sich alles entwickeln kann, so wie du es heute nun erlebst und wie es gerade geschildert hast? Im Großen und Ganzen ja. Also uns ist 2-3 Tage später erzählt worden, also es ist wirklich 50-50, ob unser Kind überlebt oder nicht. Ja, aber hat man euch auch gesagt, wenn das Kind überlebt, wird es wahrscheinlich geistig behindert sein oder es wird nicht essen können? Nee, das also nicht. Das nicht? Das nicht. Also es sind nach der OP also wirklich extreme Situationen eingetreten, wo vorher selbst die Experten in der Uniklinik nicht mitgerechnet haben. Das heißt, es war die Chance da, dass sie vielleicht sich sogar zu einem normalen Kind hätte entwickeln können. Es war die Chance da. Ja. Aber es ist wirklich... Also es ist doppeltes Unglück eigentlich. Doppeltes, dreifaches, vierfaches, wie du es nennen willst, ist einfach aufgetreten. Also es waren Situationen da, die wirklich keiner von den Ärzten hätte also vorher gesehen hat. Also sie hat zum Beispiel, man hat uns vorher wohl gesagt, also nach so Herz-OPen bei so kleinen Kindern, wenn sie gerade mal 3-4 Kilo wiegen, dass der Brustkorb offen bleibt. Also dass durch diese Operation das Herz so anschwellt, dass es nicht mehr in den Brustkorb reinpasst. Und dann lässt man den Brustkorb für 2 Wochen maximal offen. Aber was für eine ungeheure Infektionsgefahr. Ja, ja. Du musst dir nicht so vorstellen, dass der Brustkorb, dass du da oben reingucken kannst. Also der ist so ein Gore-Tex. Also wie man diese Anzüge auch hat, ist oben drüber. Aber bei uns war es 8 Wochen halt. 8 Wochen? 8 Wochen. Und das war selbst für die Uniklinik riesig. Also fast unvorstellbar. Und wir haben jetzt, sagen wir mal, nach 2-3 Jahren mit den Ärzten, die uns auch die ganze Zeit betreut haben, gesprochen, gefragt. Und es hat keiner von den Ärzten von uns gesagt, ihr habt eine Überlebenschance, ne, für eure Tochter gehabt. Also wir hatten das schon abgeschrieben, auf Deutsch gesagt, ne. Aber wir haben wirklich nicht aufgegeben und... Jetzt siehst du dein Kind täglich, wie sich alles so entwickelt und ergeben hat. Es kann nicht laufen, es muss künstlich ernährt werden. Gibt es da schon mal Momente, ganz kleine Momente, die ja auch nicht verwerflich wären? Ich frage dich auch ganz normal danach, dass du denkst, vielleicht wäre es für das Kind besser gewesen, wenn es gestorben wäre? In manchen Momenten auf jeden Fall, ja. Es gibt Momente, wo du sagst, meine Güte, wäre es vielleicht gestorben, hättest du vielleicht ein Jahr lang schwer getrauert. Ne? Aber es gibt andersrum auch heutzutage Momente, wo du sagst, meine Güte, du bist froh, dass du hast. Mehr Momente, sag ich mal, selbst wo du ein schwer krankes Kind hast, ein schwer behindertes Kind hast, sie kommt zum Beispiel mittags aus dem Kindergarten wieder und das Erste, was sie macht, ist ihr ein Küsschen geben. Also es sind Momente, wo du wirklich sagst, oder wo sie auch lacht und Spaß hat. Also ist nicht so, dass sie nicht am Leben teilnimmt. Ne? Gibt es denn eine Hoffnung, dass sich Dinge noch verbessern, beispielsweise mit dem Essen? Wird das vielleicht doch irgendwann möglich sein? Die Hoffnung ist da. Das ist da. Aber die jetzt zu sagen halt, es muss nicht, es kann. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass so ein Kind in dem Alter von 5 Jahren nicht auch mal, wenn du ihr was Süßes gibst, so dass sie da ist. Ja, das ist das Problem, was auch bei uns im Bekanntenkreis und überall eigentlich ist. Jeder meint, meine Güte, gib ihr Schokolade, gib ihr Sahne, gib ihr Eis und so weiter. Aber man muss einfach vorstellen, sie hat das erste halbe Jahr wirklich komplett im künstlichen Koma gelegen. Weil und was die Kinder in diesem Jahr nicht leben und nicht erfahren und nicht sehen. Also sie war ja weg von der Welt. Sie geht auch von sich aus nicht irgendwie an Dinge ran. Sie beißt auf Holz, sag ich mal, auf Styropor oder weiß der Geier, was du ihr gibst. Aber sobald du ihr etwas Festes gibst, und sie hat es im Mund, sie schluckt es zwar nicht runter. Und wenn sie es runterschluckt, erbricht sie ganz andere Essen, was sie vorher wieder hatte. Und dieses mit Trinken, trinkt sie auch nicht? Auch nicht. Alles über die Sonne. Alles über die Sonne. Komplett. Ja. Komplett. Also es ist wirklich unheimlich schwer vorstellbar für die Außenwelt, dass es nicht möglich ist, ein Kind zum Essen zu kriegen. Also sie gibt uns teilweise die Sonde in die Hand und sagt sozusagen, ich habe Hunger. Mhm. Also und sie sagt nicht, ich habe Hunger, sondern sie macht dann ihre Zeichen halt. Ne? Es ist wirklich erstaunlich. Sie sieht euch ja auch, wenn ihr am Tisch sitzt und esst. Ne? Das will sie ja nicht mitmachen, nachmachen. Ja. Mhm. Sie sitzt bei uns mit am Tisch und wir geben ihr jedes Mal ein Brötchen mit oder eine Stulle. Oder sie kann bei uns in Essen mit rumwühlen, hätte ich bald gesagt. Mhm. Ne? Aber ja klar, man muss ja alles ausprobieren. Ja, man probiert es auch. Ne? Würde denn überhaupt Ihr Magen das verkraften, wenn Sie jetzt Spaghetti essen würde oder sowas? Ja, verkraften würde der Magen. Es ist rein psychologisches Problem. Und sobald, man muss sich das so, andersrum mal so vorstellen, sie ist über 4,5 Monate künstlich beatmet worden. Mhm. Sie hat 3 Jahre einen Luftröhrenschnitt gehabt. Mhm. Sie hat Infusionen am Kopf gehabt. Sie hat 2,5 Jahre eine Magensonde gehabt, die durch die Nase ging. Mhm. Die wir teilweise selber geschoben haben. Unter wirklich schweren Klamotten und so weiter. Und alles andere, was kann, du musst dir vorstellen, wenn du 3 Jahre lang wirklich Schmerzen am Kopf hattest, ne, und wenn du dann was zu essen kriegst, das ist ungefähr, als wenn du ein halbes Jahr eingesperrt wirst und jedes 10 Minuten haut dir eine auf der Mappe auf Deutsch gesagt. Ne? Dann hast du auch Angst, ne? Die Magensonde jetzt, wo sitzt die? Die sitzt direkt im Magen. Direkt also die geht unterhalb dem linken Rippenbogen, wo die Rippen zu Ende sind, ein bisschen tiefer ist ja der Magen. Kann man sich das vorstellen wie so ein kleines Stöpselchen? Nein, das ist so ein Schlauch, der ist so 30, 40 Zentimeter lang, der ist da durchgestochen und man muss sich das ganz, sag ich mal, einfach vorgestellt, von innen ist eine Unterlegscheibe und von außen ist eine Unterlegscheibe, die so mit so Klemmen festgeklemmt sind. Ja, und dann wird die Fertignahrung quasi reingelegt. Die Spezialnahrung, die wir über die Krankenkasse kriegen und so weiter und ist wirklich eine hochkalorienreiche Nahrung, spezielle Vitamine und so weiter und die bekommt sie. Ich habe zum Schluss noch eine Frage, Andreas. Ja. Wenn man so ein Schicksal zu meistern hat als, als Ehepaar, was hat das mit eurer Beziehung gemacht zwischen dir und deiner Frau, deiner Partnerin? Sehr schwierig. Mhm. Also wir hatten, wenn wir, sag ich mal, ein gesundes Kind gekriegt hätten, hätten wir vielleicht heute auch schon zweites oder drittes Kind. Mhm. Aber man ist ja wirklich tagtäglich, Minute für Minute für dieses Kind da. Und es ist dadurch rückt die Beziehung eigentlich ganz in den Hintergrund. Im Hintergrund. Und man setzt seine ganze komplette Kraft nur in dieses Kind rein. Mhm. Nur in dieses Kind rein. So alles sehr in den Hintergrund, dass man vielleicht gar nicht mehr sagen kann, wie die Beziehung im Moment so ist, weil man gar nicht Zeit hat, darüber nachzudenken. Man hat gar keine Zeit, darüber nachzudenken. Mhm. Man denkt wirklich nur an dieses Kind. Man investiert seine ganze Kraft, seine komplette Zeit nur in dieses Kind. Mhm. Weil man dieses Kind ja von Anfang an liebt. Ja. Gab es Überlegungen, dass ihr euch ein zweites Kind anschafft? Es gibt die Überlegungen, ja, aber der schwierige Hintergrund ist ja, bekommst du ein gesundes Kind? Mhm. Weil es wirklich das zweite Kind eventuell ist, wie das erste Kind so schwer krank ist. Mhm. Und was machst du, wenn du nochmal ein zweites krankes Kind kriegst? Ja. Wo endest du? Wo geht's nach? Mhm. Selbst wenn du ein gesundes Kind kriegst, was passiert mit dem ersten Kind? Mhm. Ja. Ich glaube auch die Angst, die würde mich auch davor zurückhalten. Die Angst ist sehr fristig, ja. Ja. Die Angst ist ja auch da. Was passiert mit deiner Frau? Sie ist schwanger und ganze Zeit die Gedanken, auch wenn die Ärzte dir sagen, du kriegst ein gesundes Kind, ist immer noch die Gefahr, du kriegst eine Frühgeburt oder auch nicht. Natürlich, ja. Ne? Und was mit einer Frühgeburt passiert, wissen wir auch. Wir haben ein halbes Jahr Kinderintensiv hinter uns. Ne? Und was mit den Frühgeburten passiert und wie es aussieht und so weiter. Man weiß es ja alle, ja. Lieber Andreas, nicht einfach immer. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, nach dem, was du alles erzählt hast jetzt. Ja. Ja, was ich ganz gerne noch sagen möchte, ist, was viele Leute nicht wissen, dieser Herz oder überhaupt Herzfehler bei Kindern ist die häufigste Fehlbildung, die es bei Kindern gibt. Mhm. Das wusste ich auch nicht. Die wenigsten Leute überhaupt in Deutschland oder auf der Welt wissen. Mhm. Es werden allein in Deutschland jedes Jahr 6.000 Kinder geboren, die einen Herzfehler haben. Mhm. Und von diesen 6.000 müssen auch 4.000 operiert werden. Ja. Also das ist wirklich schwer. Es sind nicht alle so schwer wie unsere Tochter, ist ganz klar. Ne? Ja. Ich auch nicht. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Lieber Andreas, herzliche Grüße an deine Frau. Mach ich. Und von Herzen euch dreien alles Gute. Mhm, danke schön. Auf Wiederhören. Okay, tschüss. Tschüss. Susanne ist da und Susanne ist 34 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Jürgen. Hallo Susanne. Ja, ich kann mit meinem Thema direkt anknüpfen an Andreas von gerade. Mhm. eigentlich ist das nicht mein Hauptthema, aber es gehört vielleicht ein bisschen dazu. Ich habe auch ein Kind verloren. Mhm. Und zwar war das eine Frühgeburt. Ja. Am 27.11.1992. Mhm. Und das Kind ist gestorben und ich denke, heute ist es gut, dass es gestorben ist. Mhm. Weil, ich weiß nicht, vielleicht wäre es heute so drauf, sag ich mal, wie das Kind jetzt vom Andreas. Mhm. Also deswegen, ich habe heute zwei gesunde Kinder und möchte Andreas damit Mut machen, weil es geht halt auch anders. Ne? Also es muss nicht unbedingt das Schicksal einen immer so treffen. Also Mut machen in dem Sinne, dass du sagst, sie sollen es nochmal versuchen und sich... Genau so, richtig. War das der schwerste Tag in deinem Leben? Nein, oder? Es war ein schwerer Tag meines Lebens, aber der schwerste Tag meines Lebens, deswegen habe ich auch angerufen, war der 8. Januar 2000. Der 8. Januar 2000. Und zwar kam an dem Morgen mein Mann nach Hause und erzählte mir, also er war die Nacht nicht zu Hause, was eigentlich ungewöhnlich war, und sagte mir, er könnte es mit mir nicht mehr aushalten und er würde ausziehen. Wie lange wart ihr da zusammen gewesen schon? Wir waren 10,5 Jahre verheiratet. 10,5 Jahre. Verheiratet. Und das heißt, ihr kanntet euch wahrscheinlich dann noch vorher? Ja, 12,5 Jahre. Ja. Ja. So von heute auf morgen, aus heiterem Himmel? Ganz genau. Was hast du gesagt? Wie hast du reagiert? Ich war einfach nur geschockt. Ich konnte überhaupt nicht reagieren. Ich hatte das Gefühl, mir zieht jemand den Boden unter den Füßen weg. Er hat gesagt, ich kann es nicht mehr aushalten. Ich halte es nicht mehr mit dir aus. Ich halte es nicht mehr mit dir aus. Ja. Und das war so... Da gab es auch schon zwei Kinder. Richtig, ja. Mhm. Im Prinzip drei, aber ja. Aber was muss sich denn da alles aufgestaut haben? Ja, er hat nie darüber gesprochen und das ist eigentlich so das, was ich ihm heute vorwerfe. Ihr habt euch ja getrennt? Ja, er ist ausgezogen, ja, richtig. Hast du noch Kontakt heute mit ihm? Ja, ich muss ja durch die Kinder. Durch die Kinder. Und ihr habt nie darüber geredet? Nein. Niemals? Danach schon, klar, weil ich habe mir natürlich man stellt sich 1000 Fragen an deiner Stelle. Ja klar, natürlich. Aber Männer und Frauen sind da verschieden. Also, ja, das glaube ich Männer schon. Männer und Frauen sprechen anders über Problematik. Ja, absolut, hast du völlig recht. Das heißt, du weißt bis heute nicht, warum er es nicht mehr aushalten konnte? Ja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich kann mir so einige Dinge denken und wir haben auch im Nachhinein darüber gesprochen. Was ich ihm vorwerfe, ist eigentlich, dass er vorher nicht drüber gesprochen hat. Ja, genau, natürlich. Was ihn unglücklich gemacht hat, Sag mal so ein Stichwort, was ihn unglücklich gemacht hat, was du so erahnst oder wo er vielleicht eine Andeutung gemacht hat, gnädigerweise im Nachhinein. Das sind eigentlich im Prinzip Kleinigkeiten, so alltägliche Dinge, die Frauen und Männer halt verschieden sehen. Zum Beispiel? Ja, Haushaltsdinge. Mhm. Ja, was ich vielleicht auch dazu sagen muss, ist, er ist Berufssoldat. Mhm. Und von daher die ganze Woche über nicht zu Hause und kommt nur am Wochenende nach Hause. Und was ich so im Nachhinein, aber nicht von ihm persönlich, sondern halt durch Freundinnen zugetragen erfahren habe, ist, dass er halt das Gefühl hatte, in ein intaktes Familienleben einzudringen. Dass also, du mit den Kindern hast, ganz und genau. Er das Gefühl einzudringen, ja. Das ist aber auch alles sehr, sehr... sehr verquer, ja, sehr komisch. Ja, sehr richtig, ja. Eigentlich ist das vielleicht sogar ein ganz gutes Lebensmodell gewesen, nach dem Motto, man geht sich nicht so sehr auf den Geist und freut sich sehr auf das Wochenende dann. So könnte man es ja auch sehen. Und ja, ist richtig, ja. War denn eure Erotik, die Zärtlichkeit, war das intakt bis zum Schluss oder auch nicht so doll? War das auch nicht so doll? Doch, im Prinzip schon. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass da irgendwas nicht stimmte. Also du warst wirklich, sagst du nochmal, wirklich vollkommen überrascht. Ja. Und das ist natürlich sehr verletzend auch, ne? Und sehr demütigend auch für den Partner. Und wenn man es dann nicht mal erklärt bekommt, hast du heute nicht nach wie vor noch Zorn auf ihn? Noch natürlich. Ja, ne? Das ist mein großes Problem. Mhm. Deswegen kann ich auch keine Beziehung zu einem anderen Mann aufbauen. Mhm. Das ist also so eigentlich so das, das Schlimmste an der ganzen Sache. Mhm. Weil ich ihm noch sehr hinterher trauere und weil er ja auch so, mein Idealbild von Mann ist. Hat er denn mittlerweile wieder eine neue Beziehung? Ja, sonst wäre er nicht ausgezogen. Ach so einer ist es. Also von einem Nest ins andere direkt. Das heißt, da lief schon was mit einer anderen Frau. Ja, im Prinzip hat er sich erst eine gesucht, um ausbrechen zu können. Mhm. Aber das lief parallel eine Weile. Ja, ganz genau. Also das ist ja eine zusätzliche Verletzung deiner Person. Ja gut, aber es war eigentlich relativ kurz. Mhm. Also er hat sich Silvester eine neue gesucht und ist am 8. Januar ausgezogen. Das ist ja nicht besonders lang. Das ist wirklich, ist fast schon klassisch, was du da so erzählst. Wie vielleicht manche Männer damit umgehen, die auch nicht alleine sein können, dass die sich dann direkt wieder eine neue Frau suchen, so wie man sich irgendwo ein Auto kauft. Ne? Ja, ganz genau. Ja. Ja. Wie hast du denn die unmittelbare Zeit danach? Gab es da schwere depressive Phasen? Was hast du getan, um überhaupt das so in den Griff zu kriegen? Tja, das war verdammt schwer. Also ich habe wirklich, erstmal konnte ich, was für mich total ungewöhnlich ist, ich konnte erstmal überhaupt gar nichts mehr essen. Mhm. 3 Tage lang habe ich nichts gegessen. Mhm. Und das ist für mich wirklich total untypisch. Mhm. Das hätte ich mir nie vorstellen können. Und ich konnte auch nicht mehr schlafen. Mhm. Also ich bin nachts wach geworden, mitten in der Nacht erstmal, man grübelt nur, man grübelt, man denkt, was hast du falsch gemacht, ne? Warum? Aber warum muss das so sein? Man entwickelt doch sicher auch, oder Frau jetzt in diesem Fall entwickelt doch da sicher auch Hass auf den Partner, ne? Ja, natürlich. Aber richtigen Hass. Ja, ne? Klar. Ja. Wie hast du das übrigens deinen Kindern vermittelt? Wie alt waren die in der Zeit? Verdammt schwer. Also zu dem Zeitpunkt waren sie 2,5 und 3,5. Naja, da geht's noch so, ne? Die kriegen nicht so viel mit, sag ich mal so. Mhm. Ja, also der Größere schon, aber die Kleine dann halt weniger. Aber es ist verdammt schwer, sich zusammenzureißen vor den Kindern. Total, ja. Und nicht zu sagen, dieses Arschloch. Mhm. Ich zuckte gerade so zusammen, als du sagtest, das ist ja eigentlich mein Idealmann. Ja. Das war auch komisch, ne? Dass du das nach diesen Erfahrungen überhaupt noch sagst. Dass das dein Idealmann ist. Denn diese Seite, die er da nun gezeigt hat, offenbart hat, die ist ja nun elementarer Bestandteil seines Charakters. Ist das ein Idealmann? Nein, das nicht, aber es ist nicht mein Mann. Mhm. So kenne ich ihn nicht. Mhm. Ich kenne ihn anders und ich kenne ihn seit mehr als 10 Jahren anders. Aber hast du ihn wirklich gekannt? Kommen da nicht auch Gedanken, dass du so die Zeit zurückspulst und denkst, vielleicht hat der damals ja auch nie den Mund aufgemacht. Ja, klar. Ne? Vielleicht, wer weiß, was der damals gedacht hat, wie dem zumute war. Und mir kommen sogar Gedanken, dass ich sage, hat er mich jemals wirklich geliebt? Mhm. Mhm. Und dann denke ich, mein Gott, das kann doch nicht sein. Wir haben Kinder zusammen. Mhm. Also, der muss mich geliebt haben. Wie sieht der Kontakt jetzt aus? Er kommt die Kinder besuchen, abholen, redet ihr dann miteinander? Oder wie läuft das ab? Ja, also es läuft eigentlich relativ glimpflich ab. Also wir können uns eigentlich unterhalten. Aber das ist keine Freundschaft geworden. Nein, das ist keine Freundschaft geworden, sonst würdest du anders über es reden können. Das ist, ja. Liebst du diesen Mann immer noch? Ich weiß es nicht. Ich bin da so hin und her gerissen. Also ich denke mir, eigentlich kann ich ihn nicht mehr lieben. Mhm, denke ich auch. Ich würde ihn hassen. Denke ich auch, aber ich habe irgendwie die Vermutung, als würde da irgendwie noch was sein. Ja, richtig. Mhm. Das ist jetzt so verdammt schwer. Mhm. Nach über einem Jahr ist das immer noch so, dass du denkst, der könnte vielleicht noch ein näheres, ein engeres Gefühl sein. Obwohl ich denke, es bringt nichts. Mhm. Es hat keinen Sinn. Mhm. Das kann nichts mehr geben. Empfindest du Eifersucht auf diese Frau, auf diese neue Frau? Na klar. Ja. Ja, das ist aber auch ein Zeichen, dass es das alles noch nicht abgeklärt ist. Ja, ne? Sonst würdest du sagen, na, gut, dass er weg ist. Gut, dass ich ihn eigentlich nicht mehr als Mann habe. Ne? Ich versuche mir das einzureden, aber im Prinzip ist es nicht so. Hat er sich denn wenigstens ordentlich verhalten, was so die finanzielle Geschichte angeht? Das ist alles okay. Alles sauber verhalten. Ne? Ja. Und das macht ihn so sympathisch im Prinzip, ne? Ja. Das ist, was heißt sympathisch? Das ist das Mindeste, finde ich, was er leisten musste, dass er das zumindest korrekt behandelt, wenn er dich schon so lange nicht korrekt behandelt hat, sozusagen. Ja. Ich wünsche dir, dass du dich wirklich radikal und endgültig entliebst, was diesen Mann anbelangt. Ja. Ich glaube, das würde für dich ganz wichtig sein. Ja, ist es auch. Ja. Frag mich nur wie. Ja, indem man vielleicht auch so romantisierende Gefühle einfach unterdrückt und dagegen vorgeht und auch nicht schöne Erinnerungen zu sehr aufblühen lässt an die Zeit früher und so weiter. Dass man es einfach alles ein bisschen erstmal wegschiebt. Und vor allem sich, ich weiß, das ist alles schwer. Und vor allen Dingen sich immer und immer wieder die schlimme negative Erfahrung gegen das Schöne hält. Ich glaube, dass das ein bisschen eine kleine Eigentherapie ist. Ja. Liebe Susanne, die Sendung ist zu Ende. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Danke. Auf Wiederhören. Jo, ein Song nicht. In der Technik, das habe ich gerade gehört. In der Technik war Kerstin Klinger und morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live und wieder erfahren wir mit einer offenen, mit einer freien Telefon-Talkshow. Mach's gut, gute Nacht, ciao.